Herzlich willkommen zu den Gender Lectures. Die Gender Lectures werden vom Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung veranstaltet. Und ich möchte ganz kurz zu den Gender Lectures was sagen. Erstmal möchte ich aber sagen, wer ich bin. Mein Name ist Gundula Ludwig und ich arbeite im Zentrum für Gender Studies als wissenschaftliche Geschäftsführerin und gemeinsam mit der Frau Professor Carmen Birkleit, die am Institut für Amerikanistik ist und auch Mitglied des Zentrums für Gender Studies, werden wir den Abend heute moderieren. Und die Referentin, das ist ja keine Überraschung mehr, ist erfreulicherweise Gabriele Dietze, und Carmen Birkleit wird gleich nochmal mehr zu Gabriele Dietze sagen. Also die Gender Lectures, das ist so eine Reihe, die findet immer im Wintersemester statt und da gibt es immer 4 Vorträge, eben das ist heute der 2. und die stehen immer unter so einem thematischen Dach. Dieses Semester heißt das Dach, was bewegt die Geschlechterverhältnisse, und damit wollten wir eigentlich initiieren, eine Frage auszuweiten, die uns auch im Zentrum beschäftigt, nämlich die Frage von, wie hängt eigentlich der Wandel von Geschlechterverhältnissen auch mit Wandel von sozialen Bewegungen zusammen. Und da wir nicht alles alleine denken können und wollen, haben wir uns eben da interessante Referentinnen eingeladen. Das letzte Mal war Gabriele Winke da, heute ist eben Gabriele Dietze da. Im Januar kommt Ilse Lenz und im Februar wird Angelika Wetterer einen Vortrag halten. Okay, jetzt bitte ich die Frau Birkle, die Referentin. Ja, guten Abend. Ich komme auch aus diesen hässlichen Türmen, wie Frau Ludwig schon angekündigt hat. Und ich habe die erfreuliche Aufgabe, Frau Dietze ein wenig einzuführen heute Abend. Und ich muss sagen, es ist mir ein besonderes Vergnügen, weil Frau Dietze ursprünglich mal, sie hat mir gerade gesagt, dass sie sich anders weiterentwickelt hat, aber ursprünglich auch aus der Amerikanistik kommt, was ja auch mein Schwerpunkt ist, mein Fachgebiet ist. Deswegen eben ganz besondere Freude, sie heute Abend hier kurz vorstellen zu dürfen. Ich werde auch nicht sehr lange sprechen, denn eigentlich wollen wir ja auch den Vortrag hören. Gabriele Dietze studierte in Frankfurt Germanistik, Amerikanistik und Philosophie. Nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Berlin lange Zeit. Sie lehrt Kulturwissenschaften, Gender- und Medienforschung mit den Schwerpunkten Interdependenz von Rasse, Ethnizität und Geschlecht. Und das ist auch der Vortrag, den wir heute Abend hören werden, kommt aus diesem Bereich. Sie hatte zahlreiche Gastprofessuren in den letzten Jahren, unter anderem in Österreich, zum Beispiel in Salzburg und in Klagenfurt und auch in Graz. Sie hatte weitere Gastprofessuren in den USA, an der University of Virginia in Charlottesville und an der Columbia University in New York City. Etwas weiteres, was uns irgendwie auch verbindet, weil ich selbst dort auch schon unterrichtet habe. Und sie arbeitet, und das ist derzeit der Fokus, der wissenschaftliche Fokus, in der Forschungsgruppe Kulturen des Wahnsinns als Schwellenphänomen der urbanen Moderne. Dieses Projekt oder diese Gruppe ist angesiedelt an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie hat Mama der Charité. Okay. Ja, das ist das Krankenhaus der Humboldt-Universität. Humboldt und Charité, kann man das so sagen? Okay. Darüber hinaus hat sie zahlreiche Publikationen, und die Artikelpublikationen werde ich gar nicht erwähnen, weil sie so zahlreich sind. Einige der Buchpublikationen der letzten Jahre möchte ich aber kurz nennen, weil sie zum Teil auch zu dem, was wir heute Abend hören werden, dazu passen oder dazugehören oder Beiträge dazu leisten. Also zum Beispiel Whiteness, Weißsein, kritische Studien zu Gender und Rassismus von 2009. Gender als interdependente Kategorie, neue Perspektiven auf Intersektionalität, Diversität und Heterogenität von 2007. Kritik des Okzidentalismus, transdisziplinäre Beiträge zu Neo-Orientalismus und Geschlecht 2009. Und in Vorbereitung ist das Buch Weiße Frauen in Bewegung, Genealogien und Konkurrenzen von Race- und Genderpolitiken. Sollte erscheinen 2010, ein bisschen 2011, forthcoming sozusagen, was ursprünglich wohl aus der Habilitationsschrift hervorgegangen ist. Und heute Abend freuen wir uns auf den Vortrag, wie Sie hier sehen können, Okzidentalismus, antimuslimischer Rassismus und Sexual Politics. Herzlich willkommen, Frau Dietze. Dankeschön. Vielen Dank für die schöne Einleitung und die Wiederaufnahme des Treffens. Ich glaube, 10 Jahre haben wir uns nicht gesehen und heute Abend wieder getroffen. Also, den Titel, den kennen wir hier. Im folgenden Vortrag möchte ich zunächst den Begriff des Okzidentalismus klären, um dann zu der Frage zu kommen, ob und in welchem Zusammenhang spezifische migrationsfeindliche Neorassismen in Deutschland und in Europa, das ist ja eine große Formation, mit heimischer Sexualpolitik stehen. Damit es nicht nur ein theoretischer Vortrag wird, das wird über einige Strecken etwas begrifflich, wird es Ausflüge geben mit Bildern in die Ikonografie des Kopftuchs. Es wird einen kleinen Ausflug zu DSDS, Deutschland sucht den Superstar, und zu Sarrazin geben, um noch ein bisschen aufzulockern. Oder um das Thema anders anzuschneiden. Also ich will die Fragestellung jetzt mal entfalten. Warum werden plötzlich avancierte westliche Vorstellungen von Frauenemanzipation und Toleranz gegenüber Homosexualität, obwohl sie durchaus nicht von der Mehrheit der abstammungsdeutschen Bevölkerung getragen werden, zum Herzstück einer sogenannten Ausländerfeindlichkeit, zur Voraussetzung und Grenzpolizei von Integration oder, wenn man es begrifflich fasst, zum Integrationsdispositiv. Also diese merkwürdige gegenläufige Bewegung will ich mir anschauen. Zunächst zum Begriff des Okzidentalismus. Der Gebrauch des Begriffs Okzidentalismus, übersetze das einfach mal so mit Abendländischkeit, ist ein Versuch, Selbsteinschätzung und Selbstaffirmation des westlichen Abendlandes als überlegen zu beschreiben. Genauer ist damit gemeint eine Strukturlogik von deutsch-europäisch-spezifischen Formen von Rassismus zu beschreiben. Und es ist ein spezifischer Rassismus. Ich finde es wichtig, dass man von Rassismen redet. Es sind auch noch andere Rassismen zu verhandeln, aber eben nicht in diesem Papier. Antiziganismus, Antisemitismus und Anti-Black Racism sind auch Rassismen, die aber sozusagen auf anderen Strukturlogiken basieren. Dabei den Begriff Okzidentalismus zu wählen, ist durch unterschiedliche bereits existierende Theoriefelder motiviert. Und ich nenne jetzt drei und entwickle das auch. Zum einen wurde nach einem Begriff gesucht, der die politischen Möglichkeiten der Critical Whiteness Theory auf deutsche und europäische Verhältnisse übersetzt. Das war der eine Grund, Okzidentalismus als Begriff ein bisschen stärker zu machen. Zweitens erwies sich der Assoziationsraum der Kombination Okzidentalismus Orientalismus als nützlich. Und zum Dritten gibt es eine postkoloniale Tradition, den Begriff Okzidentalismus zur Kritik nordwestlicher Dominanzkultur zu verwenden. Ich nehme den Begriff Dominanzkultur immer ganz gerne von Birgit Rommelsbacher, weil er eigentlich relativ aussagekräftig ist. Ich komme zunächst zur Critical Whiteness Theory. Critical Whiteness Theory entwickelte sich in den USA in den 80er Jahren, auch ein bisschen späte 70er auch, als ein Parameter der Hegemonie Selbstkritik. Also das Selbst ist sehr wichtig. Critical Whiteness Theory war ein Ergebnis der Kritik schwarzer Feministinnen an der Nichtwahrnehmung schwarzer Frauen als spezifisch vergeschlechtliche und rassisierte Wesen. Also gibt es übrigens zwei Traditionslinien der Critical Whiteness Theory. Es gibt eine feministische und es gibt eine, die aus der marxistischen Geschichte der Arbeiterbewegung kommt. Da hat man sich damit beschäftigt, The Wages of Whiteness sich anzugucken, also auszurechnen und nachzudenken, wie die Tatsache, dass man schwarz ist, zu geringerem Einkommen und zu weniger Privilegien in den Berufswegen führt. Also es ist eine zweispurige Entwicklung. Der klassische Kanon der Antidiskriminierungsrhetorik, man müsse Frauen und Schwarze bessere Chancen schaffen, schließen schwarze Frauen aus. Deshalb sprach Kimberlé Crenshaw auch von der Intersektionalität schwarzer Frauen und stieß damit eine neue Denkweise von Mehrfachidentitäten an, die für die Diskussion der Überschneidung von, und jetzt kommt eine lange Liste, Race, Gender, Class, Religion, Sexualität, Lokalität, Nation, Alter und Fähigkeiten wichtig geworden ist. Im Prinzip ist die Liste unabschließbar und wie sicher einige von Ihnen wissen, hat Judith Butler darüber reflektiert, was es eigentlich bedeutet, dass man immer ein ETC an die Liste hängen muss. Whiteness wurde in diesem Zusammenhang als unmarkierte Hegemonie und Norm oder als stiller Universalismus erkannt. Und ich finde es nicht untypisch oder nicht unverständlich, dass er im weißen Feminismus, Whiteness-Theorie, so gut verstanden worden ist, weil Frauen haben über die Tatsache, dass strukturell ein Androzentrismus herrscht, dass eigentlich, wenn über Menschen geredet wird, in der Regel über Männer geredet worden wird, sozusagen ein Gefühl für die stillen Universalismen. Critical Whiteness Theory enthüllt, dass nicht nur die anderen eine Race haben, ihr müsst euch immer in Anführungszeichen mitdenken, sondern auch die weiße Gruppe eine Race hat. Ihre Clubmitgliedschaft beinhaltet Privilegien, also wie die Wages of Whiteness, und die alle Kapitalformen betrifft, also sowohl für diejenigen, die gerne in Bourdieu denken, sowohl kulturelles wie symbolisches und wie natürlich ökonomisches Kapital. In den USA ist Schwarz-Weiß eine Leitdifferenz. Man konnte das sehr schön studieren am Vorwahlkampf Clinton versus Obama, also wie da diese auch die Intersektionalität von Race, Gender und Whiteness wirksam wurde. In Deutschland gibt es auch einen spezifischen Anti-Black-Rassismus aus der Kolonialgeschichte und auch in anderen Übergriffen, besonders nach der Wiedervereinigung, war das sehr virulent. Aber, und das ist jetzt eine Hypothese, als konstitutives Außen fungiert eher Ausländer- oder Migrationsfeindlichkeit. Das kann man, wenn Sie in den letzten Tagen die Zeitung gelesen haben und die neuesten Zahlen von Heidmeier, der über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit spricht, oder die MNIT-Untersuchung der Trierer Religion- und Politikgruppe, können Sie sehen, wie virulent sozusagen das Gefühl, bedrängt zu sein und ein Problem im Islam zu sehen, wie stark das kollektive, man muss gar nicht sagen Unbewusste, sondern das kollektive Bewusstsein beherrscht. Die Betonung auf Okzidentalität ist damit der erste Grund, weshalb analog zu und statt Critical Whiteness Okzidentalismus als Orientierungsbegriff gewählt wurde. Damit kommen wir zum zweiten Grund. Die Verwendung des Neologismus Okzidentalismus orientiert sich an der Wortprägung Orientalism, also Orientalismus, eines der Gründer der postkolonialen Theorie, Edward Said. Ich vermute, dass Ihnen das bekannt ist, deswegen nur eine ganz kurze Replik dazu. Said verstand darunter die epistemische Gewalt okzidentaler Kolonialistinnen gegenüber einem von ihnen erfundenen orientalischen Anderen. Nun kann man unterschiedliche Aspekte von Orientalismus betonen. Man kann die Perspektive auf die Logik des Othering zuspitzen, wo wie Said die historisch spezifischen Phantasmen gegenüber einem zu erfindenden Orient in der französischen und britischen Kolonialimagination betont werden. Oder, und das ist die andere Bewegung, man kann sich auf den Benefit konzentrieren, die solche Othering-Prozeduren für ein okzidental hegemoniales Selbst erbringen. Also wo es um okzidentalistische Selbstaffirmation geht. Für die gegenwärtigen Verhältnisse würde ich auch, also Said sich in Beziehung zu setzen, eher von Neo-Orientalismus sprechen. Also wenn man die Sexual Politics des alten Okzidentalismus anschaut, dann hat man Imaginationen sinnlicher Haremsdamen und effeminierter Sultan, das ist eine ganz andere Art von Sexualpolitik, die diskutiert wird. Die jetzige neo-orientalistische hat sich konzentriert auf neben anderen Figuren wie den Hassprediger oder den Terrorist auf den orientalischen Patriarchen und die unterdrückte Frau. Also das ist eigentlich der neo-orientalistische zentraler Punkt. Damit wäre man am dritten Feld angekommen, den postkolonialen Bezügen. Postkoloniale, also das trifft natürlich auf Said auch zu, der als Vater der postkolonialen Theorie, als einer der Väter gilt, aber ich spreche jetzt von zeitgenössischen, aktuellen postkolonialen Theoretikerinnen, innen meine ich immer. Postkoloniale Intellektuelle mit lateinamerikanischer Geschichte, etwa Fernando Coronel mit venezolanischem und Walter Mignolo mit argentinischem Hintergrund, beide in den USA leben, wandten dementsprechend ein, Orientalismus benennen nur die Orientalinnen und nicht die Orientalisierinnen und den Prozess der Orientalisierung. Deswegen hat Koronel einen wichtigen Aufsatz geschrieben, Jenseits des Okzidentalismus. Mignolo spricht von einer postokzidentalen Vernunft. Und den postkolonialen Theoretikern ist es auch immer ganz wichtig, sozusagen von einer eigenen postkolonialen oder kolonialen Modernität zu sprechen. Also dass das sozusagen keine Erfindung und ein Verdienst des Westens ist, sondern dass es auch in Südamerika und woanders Entangled Modernities gibt und dass man sozusagen diese Kulturhierarchie, die der westliche Diskurs aufmacht, mit Huntington, wie ihn ja bekannt ist, sozusagen untergräbt, indem man eine eigene Moderne für sich beansprucht. Die hier verwandte Erkenntnisperspektive ist also Okzidentalismuskritik. Das ist eigentlich der Kernterminus. Sie ist mit Projekten verwandt, denen es um die Dezentrierung und Dekonstruktion von Hegemonialität mit Blick auf ihre Konstruktionslogik geht, also um Hegemonie-Selbstkritik. Sie können, also zentrale Werke, von denen sicher viele von Ihnen gehört haben, sind in dieser Struktur Provincializing Europe von Chakrabarti, dann Beyond Eurocentrism von Dussel oder Unthinking Eurocentrism von Schuhart und Stamm. Im Unterschied zu den Lateinamerikanern, die sich auf die konkreten Folgen des Kolonialismus auf der Nord-Süd-Achse konzentrieren, motiviert sich hier die Inanspruchnahme des Begriffs Okzidentalismus über eine neue Orient-Okzident-Binarität. Also eine Grundthese zum Beispiel liegt dahinter, dass also bis zum Mauerfall sozusagen das konstitutive Außen sozusagen auf den Achsen Freiheit, Toleranz, Kapitalismus, Sozialismus gelegen hat und dass sich das sozusagen als diese Grundbinarität nicht mehr da war, mehr und mehr im Zusammenhang mit sehr vielen einzelnen Momenten, 9-11, den Nahostkriegen und der muslimischen Immigration in Europa verschoben hat auf sozusagen einen imaginären Orient-Okzident-Konflikt. Mit der Anknüpfung an den Okzidentalismusbegriff der postkolonialen Studien verbindet sich die Hoffnung, zusätzliches Handwerkszeug für die Analyse gegenwärtiger Neo-Orientalismen zu gewinnen. Denn in den neuen Migrationsregimen in Westeuropa und insbesondere in Deutschland, werden seit längerer Zeit Einwanderinnen aus der Türkei, dem Maghreb, Palästina, dem Libanon und anderen als arabisch verstandenen Staaten orientalisiert und zur Fokusgruppe einer sogenannten Ausländerfeindlichkeit gemacht. Es gibt eine zweite Verwendung von Okzidentalismus, die auch eingeführt ist, von den amerikanischen Politologen Buruma und Margalit, die den Begriff benutzen, um ein angebliches oder wirkliches östliches Ressentiment gegen den Westen zu beschreiben, also chinesisches, japanisches und arabisches. Ich denke aber trotzdem, dass man den Begriff auch andersrum okkupieren kann, weil es so viele Linien gibt, die ihn sinnvoll zu benutzen machen. Okay, nächster Punkt heißt Islamfeindlichkeit und Metarassismus. In Deutschland gab und gibt es zahlreiche inhaltliche und lokale Barrieren, Ablehnungen von und Ressentiments gegen Migrantinnen Rassismus zu nennen. Zum einen ist der Begriff Rasse nach dem Holocaust delegitimiert und inzwischen hat auch nach dem NS hat auch die UNO mehrfach über Anthropologen und Biologen festgestellt, dass es keine Menschenrassen im biologischen Sinne gibt. Rassen nur in der Haustürzucht rein sein können und dass es politisch, dass man sich politisch darauf geeinigt hat, sozusagen mit dem Begriff Rasse nicht mehr zu operieren. Dazu aber kam und kommt ein besonderes deutsches Nachkriegstabu, mit Rassismus in Verbindung gebracht zu werden, da man doch aus der Vergangenheitsbewältigung, auch ein schönes Wort, gelernt habe. Die Ersatzbildung Ausländerfeindlichkeit reorganisierte den immigrationsfeindlichen Neorassismus als, und das fand ich ganz schönen Begriff von der Ina Kerner, ethnisierten Begriff von Staatsbürgerschaft. Also wer deutsch ist und wer nicht, auch wenn jemand einen deutschen Pass hat und nicht so aussieht, wird sozusagen Rasse, was man nicht sagt und nicht sagen will, hat sich sozusagen verschoben auf deutsch oder nicht deutsch. Bei der Verschiebung von Ausländerfeindlichkeit gegenüber türkischen und arabischen Gastarbeiterinnen von einem Klassen- zu einem Kulturrassismus geriet die gemeinsame Religion einer Migrantengruppe, der Islam, in den Mittelpunkt der Abgrenzung. Vorher, also als wir noch den Gastarbeiterdiskurs hatten, war sozusagen die Differenz ganz stark unter Unterklasse gegen die anderen gesehen und die Frage der Religion spielte eine ganz minimale Rolle. Damals das zentrale Werk, das da auch den Rassismus gefunden und kommentiert hat, war Wallraffs Ganz unten. Das sehen Sie, das ist als Klassenproblem diskutiert worden. Jetzt kann man davon sprechen, dass eine Muslimisierung des Einwanderers, Schiffauer hat den Begriff geprägt, stattgefunden hat, der sehr stark vereinheitlicht, die großen Unterschiede innerhalb der religiösen Affiliationen der Migrationsbevölkerung verkennt und deren komplexe Lebenswirklichkeit auf eine bestimmte orthodoxe Religiosität verengt. Es spricht viel dafür, dass nicht das vergleichsweise kleine Bevölkerungssegment religiöse Musliminnen von der gesamten Strata der als Muslim identifizierten Einwanderungsbevölkerung geben sich nur 5% als religiös an. Das ist übrigens genauso viel wie vergleichsweise in der deutschen Bevölkerung. Das sind auch nur Westdeutsche, mit Ostdeutschen sind auch ein bisschen anders. 5% geben sich als stark gläubig an. Also, es spricht viel dafür, dass das nicht das Problem ist, sondern dass eine Neuverhandlung der eigenen Kultur nach dem Mauerfall sich dieses Bevölkerungssegment zum Probierstein nimmt. Kulturalistische Rassismen sind als Rassismen schwer greifbar, weil sie sich nicht als Rassismen, sondern als gediegene und auch wissenschaftlich abgesicherte Urteile verstehen, als vernünftige Reaktionen auf zu viele Ausländerinnen oder vielmehr als angemessene Antwort auf die gefährlichen Ressentiments der nationalautochthonen niederen Klassen. Deswegen spricht Balibar auch von einem Metarassismus. Solche Positionen wurden und werden von Leitartiklern, Expertinnenkommissionen Politikerinnen eingenommen. Man kann das dann in schlägt sich in Gesetzen nieder, wie Ausländerrecht, Einwanderungsgesetz, Asylrecht, Nachzugsalter von Ehefrauen und so weiter und münden in Islamfragebögen oder Gesetze zur Restriktion des Nachzugs minderjähriger Ehefrauen, das habe ich eben schon gesagt. Sie könnten das in den letzten Monaten ganz interessant am Umgang mit Sarrazin studieren und der Rhetorik, die jetzt in den letzten 2 Monaten zum Beispiel, dass Politiker auf die legitime Besorgnis der Bevölkerung reagieren, Seehofer hat das gemacht oder die Familienministerin, die sozusagen das Thema des deutschen Mobbing auf dem Schulhof zur Diskussion gestellt hat. Ich möchte in diesem Zusammenhang den Begriff Okzidentalismus zuspitzen und ihn ein Metarassismus der Eliten nennen. Kennzeichnend für solche Rassismen ist, dass er geleugnet wird, da Bildungseliten sich als aufgeklärt und im deutschen Fall zudem als postfaschistisch geläutert verstehen. Okzidentalismus verbirgt sich sehr oft hinter Problematisierungskompetenz oder einem Wissensbestand. So bestreitet eine okzidentalistische, metarassistische Selbstwahrnehmung, dass ihre berechtigte Kritik an Muslimen rassistische Elemente haben könnte. Und da dachte ich, es liegt nahe, wenn man sich ein paar Äußerungen von Thilo Sarrazin ansieht. Der Großteil der Araber und Türken sind weder integrationswillig noch fähig. Ich muss niemanden anerkennen, der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für die Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produziert. Das mit dem Kopftuchmädchen habe ich gefettet, weil ich auf die Ikonografie des Kopftuchs nochmal zurückkomme. Vielleicht um das nochmal, warum ich den Sarrazin in diesen Komplex Metarassismus von Eliten einordnet, hat natürlich mit seiner herausragenden Stellung zu tun, also Ökonomiestudium, er war Staatssekretär in Landesregierung, in der Bundesregierung, er war Senator in Berlin und zuletzt Bundesbank-Vizepräsident. Und man kann wirklich nicht sagen, dass Sarrazin sozusagen ein randseitiger Kleinbürger ist, der sich da zufällig geäußert hat. Ein zweiter Text von Sarrazin, Sarrazins Intelligenz, wissenschaftlich belegt ist, dass Intelligenz zu 50-80% vererbbar ist. Damit ist das, was ich sage, eine Folge einfacher logischer Analyse. Wenn die im Durchschnitt weniger Intelligenten eine höhere Fertilität haben, sinkt die Durchschnittsintelligenz der Population. Also obwohl wahrscheinlich viele von Ihnen hier im Raum Sozialwissenschaftler sind und eine Evidenz, die zwischen 50-80% liegt, nicht für sehr wissenschaftlich halten mögen, ist aber trotzdem der Gestus, so dass das einfach in Ressentiments in der Form von Spezialistenwissen vorgetragen wird. Und ich finde das nochmal ganz, ganz wichtig, dass also man könnte, das ist jetzt eine etwas laxe Formulierung, vielleicht davon sprechen, dass Rassismus sowas wie eine Bakterienkultur ist. Das heißt, wenn sie im Labor sozusagen unter Verschluss ist, wird nicht so viel passieren. Wenn sie aber sozusagen von einem mächtigen Laborleiter die Kultur in die offene Diskussion gebracht wird, dann kommen diese Wellen, die wir, ist ja nicht die erste, die wir in dieser Richtung haben, in denen es plötzlich sozusagen möglich und geradezu opportun ist, über diese Beunruhigungen zu sprechen. Jetzt wollte ich habe ja versprochen, ich wollte was zu DSDS sagen. Wenn man von einem Metarassismus der Eliten spricht, sagt das auch gleichzeitig, dass möglicherweise die unteren Schichten einen etwas anderen Zugang zur Migration haben. Das ist ja die generelle Middle of the Road Auffassung, ist natürlich, dass die weniger gebildeten Menschen stärker rassistisch sind. Ich möchte diese Hypothese an der unterschiedlichen Repräsentation von Migranten im Bildungsfernsehen, also erstes, zweite und dritte Programme, im Prinzip ist Sarrazin in jeder Talkshow, und bei Privatsendern RTL 1 und 2, Pro7 und Sat1, Sarrazin existiert da praktisch nicht. Im Bildungsfernsehen gibt es schlechte Repräsentanz von positiven Migranten, allerdings als Problem sind sie ganz stark repräsentiert. Also ganz, ganz viele Features mit einer sehr ähnlichen Bildpolitik, da komme ich aber später drauf zu sprechen. Nach 50 Jahren Migration hat man sich jetzt zum ersten türkischen Kommissar im Tatort durchgerungen. Unterschichtenfernsehen hat dagegen eine gute Repräsentanz. Das passiert sowohl auf der Moderatorinnen-Ebene wie in den Serien GZSZ, Eine wie keine und so weiter. Und was ich ganz interessant finde, eben in Castingshows, die man auch, wenn man das andersrum mal angucken würde, sich auch anschauen könnte als Trainingscamp für Integration. Süddeutsche Zeitung hat natürlich in kritischer Absicht, aber so ganz suffisant geschrieben, dass die SDS inzwischen ein Migrantenstadel wäre. Man könnte andersrum aber sagen, es ist durch Televoting, kann man auch sagen, es ist ein Beheimatungsformat. Und vor allen Dingen das Entscheidende im sogenannten Unterschichtenfernsehen, ausländisch sein oder ausländische Herkunft und deutschen Pass haben, wird ausdifferenziert, nicht als Problem, sondern als Erfahrungsreichtum präsentiert, also immer bei den Einspielern der Kandidaten bei DSS. Nur Talent zählt. Angloamerikanische Medienwissenschaftler sprechen von solchen Formaten, also Castingshow-Formaten, als Formaten, die Cultural and Emotional Citizenship verleihen könnten, oder sie sprechen auch von einem Demotic Turn, also die diskutieren solche Formate unter Demokratisierung. Und Sie werden sich ja wahrscheinlich noch an die, für den Fall, dass Sie es gesehen haben, Mersat gegen Menowin, die letzte und die vorvorletzte, Fadi gegen Godoy. Es waren in den letzten 10 bei der 7. und bei der 5. Staffel, in der 5. nur noch ein abstammungsdeutscher Kandidat und in der 7. gar keiner mehr. Jetzt komme ich, wie versprochen, auf Sexualpolitik. Wenn von Werteordnung oder Leitkultur die Rede ist, ist beinahe ausnahmslos entweder direkt oder indirekt die Emanzipation der westlichen Frau als Qualitätsmerkmal abendländischer Kultur präsent. Im okzidentalistischen Hegemoniediskurs ist das Geschlechterverhältnis, insbesondere die Frauenfrage, kein Nebenwiderspruch, sondern seine Signatur. Das hat viele Gründe, auf die im Einzelnen zurückzukommen sein wird. Einer davon ist, dass sich politische Diskurse nach dem Iconic oder dem Visual Turn zunehmend auf der Ebene der Sichtbarkeit verschoben haben, weil sie vorwiegend medial geführt werden. Damit wird die bedeckte Frau zu einem zentralen Signifikanten von Andersheit. Das Kurzkopftuch wird zur Meistermetapher. Und jetzt gibt es einen kleinen Exkurs, sozusagen aus einem anderen Genre, also nicht aus dem Genre postkolonialer Vortrag, sondern aus dem Genre Bildwissenschaft oder Bildinterpretation. Der Exkurs heißt Sexual- und Bilderpolitik des Kopftuchs. Interessant ist, dass die Taz in ihrem Artikel zu den Heidmeier-Zahlen von 2010, die ja ganz großen Anstieg an Ressentiment gegen den Islam verzeichnet hat, übertitelt das Bürgertum verroht oder der Hass spricht aus der Mitte mit folgendem Bild aufmacht. Was sehen wir denn? Könnte mir da jemand mal gerade helfen? Was sehen wir? Das ist doch irgendwie ein befremdliches Bild, oder? Ein Cover von einem King Floyd-Album sein. Absichtlich paradox geantwortet. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass Sie alle das Gleiche sehen, oder? Also Sie wissen doch eigentlich, was auf dem Bild zu sehen ist, oder? Also nach meiner Ansicht, und ich kann das auch machen wir es mal andersrum. Vordergründig ist auf dem Bild darauf eine mit buntem Stoff, möglicherweise Seide, Glanz und Fall des Stoffes, bedeckte, angeschnittene Halbkugel vor einem rot-goldenen Hintergrund zu sehen. Die Bildunterschrift lautet: Islamfeindlichkeit hat genauso zugenommen wie Antisemitismus und die Feindschaft gegen soziale Schlechtergestellte. Trotz des auf den ersten Blick rätselhaften Bildgeschehens, hoher Abstraktionsgrad, Fragmentisierung über Anschnitt, unscharfer Hintergrund, hat sich die Zeitung ohne weiteren Kommentar auf die Lesbarkeit des Images verlassen. Und das hat sie, wie wir gleich sehen, auch durchaus zurecht getan. Die Leserinnen erkennen ein Kopftuch, Burqa Hijab, unter dem sie eine muslimische Trägerin vermutet, vor den Farben der deutschen Flagge. Weiterhin gehen die Betrachterinnen von einem Widerspruch, Konflikt zwischen der durch die Fahne herbeizitierte Nation und dem Kopftuch aus. Dabei signifiziert das Kopftuch mindestens zweierlei. Den Islam als Problem für die Nation, die ja ganz schwach angedeutet ist, und die Figuration und Existenz einer durch den Islam unterdrückten Frau. Die natürlich, das wissen wir noch nicht, das werden wir später sehen, die auch abgewandt ist von der Gesellschaft. Die scheinbar selbstverständliche Lesbarkeit des Pressefotos wird über etwas herbeigeführt, was die Kunsthistorikerin Marion von Osten das okzidentale Bildgedächtnis nennt, das über einen bestimmten Bildfundus verfügt. Kaja Silverman spricht von einem Bildschirm oder Screen, in dem ähnlich wie in der Sprache Darstellungsparameter festgelegt sind, die organisieren, was und wie wir sehen und welche Bedeutung wir dem Gesehenen geben. Das heißt, was wir von dem Bild entschlüsseln können. Wie stellt sich aber dieser bestimmte Screen her und welche Bedeutung hat das Kopftuch in diesem Bildrepertoire? Schauen wir auf die Ergebnisse von der MNIT-unterstützten Exzellenzcluster Religion und Politik, das europaweit Einstellungen zur Islamfeindlichkeit vergleicht, zurück. Auf die Frage, was denken Sie bei dem Stichwort Islam, antworten 81,5% der Deutschen und immer noch 80,2% der Holländer und 68% der Franzosen an die Benachteiligung der Frau. Also Stichwort Islam, was wird gedacht? Die Benachteiligung der Frau. Die Berichte über die Ergebnisse der MNIT, das war vorgestern, Forschung, sahen folgendermaßen aus. Es wurde in diesem MNIT nicht über Kopftücher gesprochen, aber es ist sozusagen die unmittelbar evidente Illustration, die es zu diesem Problem gefunden wird. Und hier sehen Sie was sehr Hübsches. Da sehen Sie nämlich, dass die Taz das DPA-Foto bearbeitet hat. Sie hat es angeschnitten und rübergerückt. Ich habe das verglichen, das Muster auf dem Kopftuch, auch von dem Halbkreis ist das gleiche, wie das, was bei Welt Online zu sehen ist. Das war das Pressefoto, was die DPA für die MNIT-Umfrage sozusagen rumgeschickt hatte. Kann man sich natürlich überlegen, ob die Taz das ironisch gemeint hat, dass sie das so gemacht hat, oder ob sie es uns nur ein bisschen schwieriger machen wollte, es zu identifizieren. Was wir hier sehen oder zu sehen gegeben bekommen, das finde ich ein ganz schöner Begriff von der Sigrid Schade und der Silke Wenk, zu sehen gegeben bekommen, ist das Wirken eines Kollektivsymbols für die mehrheitliche Ablehnung des Islams, das sich über das Kopftuch als Zeichensystem symbolisiert. Ist von Jürgen Link der Begriff, den ich eigentlich sehr nützlich finde. Eine Skandalisierung von Bedeckung ist nur möglich, wenn Unbedecktheit als kulturelle Norm funktioniert. Christina von Braun und Bettina Mattes führen aus. Fragt man nach den historischen Kontexten, die zur Entschleierung der westlichen Frau geführt haben, dann stellt man fest, dass ihre Blöße kaum etwas mit Natur und Freiheit zu tun hat, sondern Ergebnis kultureller Zwänge und Disziplinierung ist, die sich im Laufe der abendländischen Geschichte wie eine zweite Haut um den entkleideten Körper der Frau gelegt haben. Bevor der Westen der Frau erlaubte, sich zu entblößen, musste sie lernen, ihre Blöße wie ein Kleid zu tragen. Enthüllung und Bedeckung sind somit zwei unterschiedliche Sichtbarkeitsregime. Für den aufgeregten okzidentalistischen Blick ist allerdings nur Bedeckung sichtbar. All diese Konfrontationen sieht man unheimlich häufig. Das war ein Foto im Spiegel. Interessant sind natürlich die Semantiken, die damit transportiert werden, die ja auch nicht ganz unproblematisch ist. Die enthüllte Frau dagegen ist aufgeklärt und frei. Die Freiheit der Frau ist aber ein leerer Begriff, wenn er nicht mit Gleichheit gefüllt werden kann. Damit sind wir an einer zentralen Gelenkstelle des okzidentalistischen Diskurses und seiner Fixierung auf das Kopftuch angekommen. Die Frauenfrage stellt für das Gleichheitspostulat des Okzidents eines seiner größten Legitimationsprobleme dar. So werden Demokratie, Chancengleichheit und Gerechtigkeit als Hauptindiz für seine Überlegenheit angeführt. Aber Geschlechterdemokratie ist noch in weiter Ferne. Gleicher Lohn, Glasdecken, Kinderbetreuung, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Privatleben. Ich glaube, ich muss in die Litanei nicht aufzählen. Die Kopftuch-Ikonografie ermöglicht, westliche Frauen als performativ bereits emanzipiert zu inszenieren. Westlichen Männern wird damit der Sexismusvorwurf von den Schultern genommen und auf den orientalischen Patriarchen verlagert. Weshalb Margaret Jäger, bei dem dieses neo-orientalistische Muster auch, und das finde ich sehr schön, Ethnisierung von Sexismus nennt. Nun ergibt sich aber eine Schwierigkeit. Wie im von Said beschriebenen kolonialen Orientalismus gesehen, ist die Sexualisierung von Ethnizität ein wichtiges Instrument der Hegemoniekonstruktion. Standardfigur der orientalistischen Malereien, kennen Sie alle, waren sinnliche Haremsgespielinnen. Vordergründig sieht es so aus, als eigne sich die sogenannte Kopftuchfrau nicht für diese Strategie. Sie ist geradezu eine verkörperte Kritik an der exponierten Sexualisierung spätmoderner Geschlechterverhältnissen. Allerdings zeigt ein kurzer Blick über Magazincovers aus dem Jahre 1906, dass die okzidentalistische Selbstkonstruktion auf die Sexualisierung der orientalischen Frau keineswegs verzichtet, auch wenn sie dazu außergewöhnlichen Mitteln greifen muss. Hier tut sich besonders der Stern hervor. So wird eine Sexualfantasie in das Kopftuch hineinretuschiert. Im ersten wird eine Frau mit Kopftuch zum Covergirl geschminkt, mit der deutschen Flagge, und während im Fotomagazin des Hauses In View die nackten Körperskulpturen unter dem Chador im Gegenlicht gefilmt. Warum aber dieser zwanghafte Versuch der Erotisierung einer Konstruktion, in der die sexuelle Unterdrückung von Frauen konstitutiv für den Diskurs ist? Eine Hypothese könnte sein, dass Herrschaft fast immer beinhaltet, dass Frauen der untergeordneten Gruppierung zur Verfügung der dominanten Gruppe stehen. Historisch haben Sie das in der Sklaverei gesehen, in der Kriegsvergewaltigung-Rhetorik kann man das sehen, und man kann das heute im Sextourismus sehen. Die Unberührbarkeit der sich religiös zu erkennen gebenden Muslima verhindert die kulturelle Logik der sexuellen Aneignung. Die Erotisierung von sittsam bedeckten oder verschleierten Körpern kann demnach als ein Versuch betrachtet werden, über diese Bilderpolitik auch die Orientalen dem männlichen Blick zu unterwerfen. Sexualität ist also ein entscheidendes Relais, an dem über unterzuordnete Geschlechter und Ethnien verhandelt wird. An der Figur der bedeckten Muslima überkreuzen sich mehrere Diskurse. Das könnte jetzt ein bisschen schnell gehen, aber ich wollte es doch gerne mitteilen, weil es hochinteressant ist, aber wäre wahrscheinlich Gegenstand für einen gesonderten Vortrag. Ich sage es aber trotzdem. Der Diskurs okzidentaler kultureller Überlegenheit benötigt die durch ein angeblich universelles orientalisches Patriarchat unterdrückte Kopftuchfrau, also kulturelle Überlegenheit. Der Diskurs männlicher Herrschaft benötigt ein durch visuelle Regime sexualisiertes, das heißt objektiviertes weibliches Subjekt. Und zuletzt beinhaltet der Diskurs ethnischer Herrschaft die Verfügung über die Frauen der untergeordneten Ethnie. Skurrile politische Ergebnisse dieser Diskursüberschneidungen sind Orgienmontagen in verschleierten Stirnen und Shadows im Gegenlicht, also sind sozusagen ein Diskurserlebnis sich gegenseitig ausschließender Diskursformationen. Was aber haben okzidentale Frauen von dieser Stigmatisierung der bedeckten Muslimin zu gewinnen? Hier kommt eine Struktur ins Spiel, die ich okzidentalistische Dividende nennen möchte. Wie in der Formulierung Robert Cornells Hegemoniale Männlichkeit, die Gender-Studierenden unter Ihnen kennen das gewiss, für unterdrückte Männer oder sozial marginalisierte Männer, zum Beispiel Homosexuelle, eine patriarchale Dividende abfällt, über ihre Frauenherrschaft ausüben zu können, auch wenn sie in der männlichen Hierarchie weit unten agieren, so fällt für die kulturell weiße Frau eine Überlegenheitsdividende gegenüber den neo-orientalisierten anderen ab. Außerdem wird auch mit der Ablehnung und Stigmatisierung der unterdrückten Orientalin plötzlich die Berechtigung und Notwendigkeit einer Emanzipation anerkannt, die zuvor für die immer noch androzentrischen Grundstruktur auch okzidentaler Gesellschaften als unnötig oder überflüssig angesehen wurde. Sie werden sich möglicherweise nicht mehr erinnern, aber als man dem Bundeskanzler Schröder eine Gender-Agenda nahelegen wollte, sagte er, mit dem Gedöns brauchen wir uns doch jetzt nicht mehr zu beschäftigen. Die so privilegierten Emanzipationsdarstellerinnen, das ist ein schöner Begriff von der Barker Sichtermann, den ich Ihnen nicht vorenthalten wollen, verzichtet im Gegenzug auf nervende Gerechtigkeits- und Gleichheitskämpfe. Damit entsteht ein okzidentalistischer Geschlechterpakt. Man könnte auch sagen, ein Friedensvertrag zwischen den Protagonisten einer unvollendeten Revolution, Chinnen, einer unvollendeten Revolution und dem okzidentalen Sex-Gender-System auf Kosten der Muslimin. Nun geht ein solcher asymmetrischer Kompromiss wie der okzidentalistische Gender-Pack nicht reibungsfrei auf. Er produziert innere Widersprüche und eigensinnige Figurationen. So neidet der okzidentale Mann dem imaginierten orientalischen Patriarchen sehr wohl Befehlsgewalt und Ordnung in der Mikrosphäre seiner Familie. In Konfliktfällen väterlicher Autorität agieren okzidentale und orientalische Sex-Gender-Systeme durchaus unterschiedlich. Der orientalische Patriarch, wenn man das überhaupt ernst nehmen will, dieser Begriff, argumentiert mit Ehre und Tradition, wenn er gewaltsam die richtige Geschlechterordnung in seiner Familie durchsetzen will. Dem Profiteur des okzidentalen Sex-Gender-Systems hingegen ist das ideologische Rüstzeug in dieser Angelegenheit abhanden gekommen. Sein inneres Gefühl der Berechtigung neigt eher zu direkten Aktionen. Behält man einen aufmerksamen Blick auf das Kleingedruckte in den Kriminalberichterstattungen, so kann man fast täglich die Geschichte vom westlichen Ehemann, Freund und oder Familienvater lesen, der von Scheidung, Bankrott oder Verlassenwerden bedroht, seine Frau und oft noch seine ganze Familie seinen Kindern, Eltern und Schwiegereltern auslöscht. Es gibt eine einzige Studie, die das als ein generelles Phänomen diskutiert, die heißt die Amokväter von einer Österreicherin. Dieses statistisch häufige Tatmuster hat man im Gegensatz zum sogenannten Ehrenmord keinen Namen. Auch hier haben wir es mit einer stillen Norm zu tun, mit einem hegemonialen Muster, das sich nicht nennt. Würde man diese Verbrechensgruppe benennen, käme man nicht umhin, diese spezifische Gewalt als Selbstaffirmation eines sich entrechtet fühlenden okzidentalen Patriarchen abzudeuten. Man sieht also deutlich eine Kulturalisierung von Familienkonflikten im okzidentalen Muster. ich finde ganz wichtig, dass eine Perspektive der Occidentalismus-Kritik ist, dass sie Doppelstandards deutlicher macht. Und zwar kann man sehen, dass im Falle von Normbruch die stigmatisierte Minderheit sich kulturell typisch verhält und im Fall von Normverletzung der Mehrheitsbevölkerung handelt es sich um individuelle psychiatrische oder affektgesteuerte Einzeltaten, selbst wenn sie sozusagen in einem logischen Äquivalent betrachtet werden könnten. So. Ich möchte am Schluss des Vortrags den Versuch machen, ich komme jetzt nochmal auf eine andere Ebene, aber ich hoffe, Sie werden mir dabei folgen. Den Versuch machen, den Zusammenhang von Occidentalismus und Sexualpolitik von einer anderen Seite her anzugehen. Also genau genommen möchte ich ein neueres Forschungsprogramm an Ihnen ausprobieren, ob es Ihnen einleuchtet. Nämlich von der Frage, warum ist für den hegemonialen Diskurs so interessant, das Feld Rasse, Geschlecht und Sexualpolitik so in den Vordergrund gesellschaftlicher Besorgnis zu rücken. Also das Sarrazin-Phänomen ist ja hat einen immensen Beweischarakter, jetzt 14. Auflage, 1,5 Millionen bei Jauch in den Menschen von 2010 ist er mit eingeladen. Man könnte ja berechtigterweise sagen, dass Familienkonflikte und Kleiderkodes einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Migranten, die sich als religiös praktizierende Muslime verstehen, unerheblich gegenüber größeren Problemen wie Finanzkrise, Langzeitarbeitslosigkeit, Bildungsnotstand und so weiter sind. Einen interessanten Zugang zu dieser Frage gibt Ernesto Laclau mit dem Begriff der Artikulation. Artikulation bedeutet, dass die Wirklichkeit nicht als solche, sondern über einen Text, der attraktiver oder erträglicher ist, als die vorgefundene Misere wahrgenommen wird. Und dazu noch die Potenz entwickelt, Gemeinschaft zu schaffen. Und das unterstützt er sozusagen mit einer interessanten Faschismusanalyse. Die Faschisten hacken den Deutschen und den Italienern das Desaster des Verlust des Ersten Weltkriegs und des wirtschaftlichen Niedergangs im großen Crash über die Artikulation, sie seien rassisch überlegen, erträglich gemacht. Gleichzeitig auch die Ausmerzung der Unterlegenen. Laclau entwickelt damit Gramscis Hegemonietheorie weiter, wonach Herrschaft dadurch zum Funktionieren gebracht wird, dass die Herrschenden immer versuchen, neben Zwang auch Zustimmung zu erreichen, also Coercion und Consent. Also in diesem Fall ist die Race-Überlegenheit das Schmiermittel für Zustimmung. Die amerikanischen Race-Theoretiker Michael Omi und Howard Wienand knüpfen an dieser Überlegung an und sagen, Race, also wir könnten jetzt für uns kulturalistisch Muslim, sei eine völlig leere Kategorie und bekäme erst dann Bedeutung, wenn sie für andere Probleme funktionalisiert würde. In ihrem Buch The Racial Formation of the United States sprechen sie von sogenannten Racial Projects, die aufgetaucht seien, wenn die Gesellschaft sich in einer Krise befunden habe. Zum Beispiel die amerikanischen Südstaaten nach dem Bürgerkrieg. Sie hätten wirtschaftlich und im Selbstbewusstsein vernichtet, mit der Segregation und den Jim Crow-Gesetzen ihre Probleme in der Kategorie Race gefasst. Genauso sei es im frühen Neoliberalismus der späten 80er Jahre geschehen, als nach den Niederlagen in Vietnam und der folgenden Wirtschaftskrise Ghetto-Kriminalität, Drogen und angeblich unfaires Preferential Treatment für Afroamerikaner zum Hebel für eine Ökonomisierung des Sozialen gemacht wurde. An diesem Tatbestand werden sehr häufig Gouvernementalitätstheorien aufgehängt. Ähnlich zu den Race-Projekten können in den USA auch immer wieder Gender-Projekte beobachtet werden. Am deutlichsten sieht man das im epischen Kulturkampf um die Abtreibung. Am wirkungsvollsten waren allerdings Verbindungen beider Projekte. Zum Beispiel, wenn Afroamerikaner durch den Terror des Lynching von der Wahrnehmung ihrer Rechte abgehalten wurden und das Ganze mit dem Schutz der weißen Frau begründet wurde, die angeblich Opfer von schwarzer Vergewaltigung werden könnte. Das statistisch hat sich das niemals in irgendeiner Weise nur ansatzweise belegen können. Und deshalb wurde Lynching als vorbeugende Maßnahme zur Einschüchterung für potenzielle Vergewaltiger argumentiert. Dieses Race-Gender-Projekt terrorisierte schwarze Männer, hob weiße Frauen auf einen Denkmalsockel und hielt sie unselbstständig, mit schwarzen Frauen lief das anders, und setzte eine rigide Rassentrennung durch. Es war natürlich auch total wichtig, sozusagen Mischehen und gemischte Kinder über diese Schiene zu vermeiden. Bei den hier ausgebreiteten Phänomenen okzidentalistischer Sexualpolitik könnte man ebenfalls von Race-Gender-Projekten sprechen, also Rassisierung von Muslimen, Kopftuch. Auch hier werden Geschlechterordnungen zum Symbolsystem, in dem gesellschaftliche Verfasstheit artikuliert wird. Das kann über Sichtbarkeitsregime geschehen, das kann über Sichtbarkeitsregime geschehen. So war die Durchsetzung des Schador, also man muss es auch nicht nur kritisch wenden, man kann es auch in die andere Richtung sehen, so war die Durchsetzung des Schador der Mullah-Revolution sicherlich ein Genderprojekt, und die Kopftuchdebatte in Deutschland war auch, wenn man sie nicht mit dem Patriarchat zusammenbringt, ein Genderprojekt. Also ich finde diese Überlegungen zur Artikulation gar nicht uninteressant, weil sie einem sozusagen ermöglicht, von sich sozusagen dieser Rhetorik der Besorgnis und des Problems, der wir ja massiv ausgesetzt sind, wegzubewegen und darüber nachzudenken, welche Funktion wie das Sloterdijk so schön sagt, die Erregungsgemeinschaft, in der wir uns im Moment befinden, hat. Jetzt komme ich zum Schluss. Ich hoffe, gezeigt zu haben, dass Okzidentalismuskritik nicht nur eine zusätzliche Achse der Differenz in eine Untersuchung von Geschlechterverhältnissen einzieht, sondern ein genuiner Bestandteil einer Hegemonie selbstkritischen Sicht auf Geschlecht als interdependente Kategorie sein kann. Okzidentalismuskritik ermöglicht, die jeweiligen Figurationen fortschrittlicher abendländischer Feminität, Maskulinität und sexueller Differenz auf der Folie ihres orientalisierten Anderen zu lesen. Solche Lektüren bieten zwar keine vollständigen Genealogien für gegenwärtige Geschlechterbilder, aber sie präparieren einen wichtigen Drehpunkt der Funktionalisierung von Geschlechterverhältnissen für Hegemonieproduktion heraus. Und ich finde, das ist wahrscheinlich der Kern meines Vortrags. Ich habe vorhin über die Funktionalisierung von Geschlechterverhältnissen für Hegemonieproduktion. Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass Okzidentalismuskritik sich vor allen Dingen als Perspektivierung oder Sichtachse versteht. Sie beleuchtet die Funktion eines orientalisierten konstitutiven Außens für ein Rearrangement europäischer und deutscher Identität als okzidentaler Überlegenheitsidentität nach den krisenhaften Erfahrungen des 20. und 21. Jahrhunderts. Muslimische MigrantInnen werden dabei zu grenzmarkierenden Objekten. Also ich finde, diese Konstruktion des Boundary Objects passt hier eigentlich ganz schön. Markiert werden dabei Geschlechterordnungen. Man kann auch sagen, nicht-okzidentale Sex-Gender-Systeme. Diesen werden okzidentale Emanzipationserfolgen von Frauen und sexuellen Minderheiten gegenübergestellt. Ich habe jetzt mir nicht die Zeit genommen, auch die Wichtigkeit der Toleranz gegenüber Homosexualität in diesem Diskurs zu argumentieren, aber wir können da gerne drüber reden in der Diskussion. Die derart Angerufenen tauschen ihre Restunzufriedenheit mit Sexismus und Heteronormativität gegen eine, wie oben entwickelt, okzidentale Dividende. Dreht man allerdings die okzidentalismuskritischen Suchscheinwerfer auf diesen Geschlechterpakt, kann man eines der bestgehütetsten Geheimnisse des emanzipierten Abendlandes ausleuchten, sein ebenfalls machtasymmetrisches Sex-Gender-System. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für den sehr spannenden Vortrag zu diesem Begriffen Okzidentalismus, antimuslimischer Rassismus und Sexual Politics. Und wir haben jetzt noch ein bisschen lange beim Text. Wir haben unendlich viel Zeit heute Abend. Also wir können uns ganz lange diskutieren. Und, war der Vortrag zu kurz? Nein. Ich denke, geplant ist wahrscheinlich bis 5:10 oder immer in diesem Zeitraum. Ah, ja. Aber ich glaube nicht, dass nach uns noch eine Veranstaltung sein wird. Okay. Also, Ihre Fragen? Ja, ich habe eine Frage zum Begriff Okzidentalismus. Und zwar ist die Frage, warum dieses Forschungsprogramm gelabelt wird mit Okzidentalismus. Also mir ist der Begriff immer wieder begegnet, um sozusagen Stereotype, Wahrnehmungen über, in Anführungszeichen, den Westen ihn zu beschreiben oder theoretisch zu fassen. Also ähnlich wie ja eben der Begriff Orientalismus eben die Stereotypisierungsmuster gegenüber dem sogenannten Orient versucht, eben analytisch auseinanderzunehmen. Und so als Duett fand ich die beiden Begriffe auch sehr sinnvoll. Wenn ich nun den Begriff Okzidentalismus nehme, um ihn als Abendländlichkeit versuche zu verwenden, um damit Strukturlogik europäischer Rassismen zu beschreiben, erscheint mir das nicht so ganz nachvollziehbar, weil ich glaube, dass gerade auch der Begriff Orientalismus als solcher sich sehr gut eignet, um Strukturlogiken europäischer Rassismen zu beschreiben und sich auch geradezu hervorragend dazu eignet, akademische Rassismen, die im Gewandel der Wissenschaftlichkeit einherkommen, zu beschreiben. Und ich kenne es eben auch aus eben jetzt nicht europäischen Quellen, dass dort der Begriff Okzidentalismus gerade verwendet wird, um eben jetzt Stereotype gegenüber dem Westen zu beschreiben. Das habe ich ja auch erwähnt. Also sozusagen die bekanntere Form, sozusagen über Okzidentalismus zu sprechen, ist popularisiert worden über das Buch von Buruma Margalit. Es gibt aber auch andere, die genau das, was Sie gesagt haben, damit meinen. Ein Kernterminus würde ich auch eher sagen, ist nicht Okzidentalismus, sondern Okzidentalismuskritik. Und ich finde es trotzdem sinnvoll, es zu benutzen. Also erstens mache ich das nicht alleine, sondern ich beziehe mich sozusagen auf gegenwärtige postkoloniale Theorie, die es besser findet, von Okzidentalismus zu sprechen, weil es sozusagen die Orientalisiererinnen beschreibt. Und ich finde es auch sinnvoll, es hilft weiter, ich würde auch sagen, Okzidentalismuskritik ist der Terminus eigentlich. Es ist deswegen wichtig, weil wenn ich das Orientalismus nennen würde, dann hätte ich sozusagen diese Okzident-Orient-Binarität, die sozusagen ein Framework für Politik und Nachdenken, in welchen Großachsen die Welt geteilt ist, das würde ich damit nicht einfangen können, sondern dann würde ich nur die Strategie der Diskriminierung, also des Orientalisierens, einfangen. Aber Sie benennen eine Schwierigkeit, dass man versucht, mit einem Begriff zu arbeiten, der auch in anderen Zusammenhängen bekannt ist und den man dann jeweils erklären muss. Und deswegen habe ich es auch lieber, sozusagen, wenn man eher von Okzidentalismuskritik als einer Strategie spricht, als von Okzidentalismus als Begriff. Ich denke aber, diese Kategorie brauche, um eine spezifische Form von Rassismus sich anzugucken, die sonst sehr viel schwerer herauszuarbeiten ist. Aber es hat eine gewisse Schwierigkeit, sozusagen gegen einen eingeführten Begriff mit dem Begriff zu argumentieren. Das ist schon spät mit der Abgeben. Sie hatten die unvollendete Revolution des Feminismus geht auf Kosten der Muslime. Also ich habe es jetzt nicht so korrekt wiedergegeben, nur so sinngemäß, vielleicht kann ich es nicht mehr dazu sagen. Zum Teil würde ich Ihnen recht geben, ist jetzt nur die Frage, welche Ebene Sie da meinen, weil es ist ja schon so, dass auch die Frauenbewegung, sofern wir sie in Deutschland noch haben, durchaus auch reflektiert, wie wenig jetzt vorangeht im Hinblick auf gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder was die Sexualisierung der Werbung der Frau angeht. Da ist im Moment es schwierig, auch weiterzukommen. Dennoch ist da ja auch in der Praxis etwas. Und so ganz verstehe ich es da nicht, wieso es dann auf Kosten der muslimischen Frau geht. es sei denn, Sie meinen jetzt die Hegemonie oder wie auch immer, aber von den Feministinnen selber, mal abgesehen möglicherweise jetzt von der Frau Schwarze, finde ich das schon nochmal, gut, das lehne ich aber jetzt gerade davon ab, wäre es mir nochmal ganz lieb, wenn Sie das nochmal ein bisschen darstellen würden, damit ich es besser verstehe. Mhm. Ja, das würde ich viel, also mit dem Absehen, weil das ist ja eigentlich eine sehr unglückliche Entwicklung. Also, dass die sichtbarste Repräsentantin des westdeutschen Feminismus sich sozusagen zu einer Avantgarde der Diskussion der Bedeckung gemacht hat. Und deswegen in gewisser Weise ja durchaus zu diesem antimuslimischen Ressentiment beiträgt. Und das betrifft aber natürlich absolut nicht alle Feministinnen. Ganz viele lehnen diese Allianz, die Alice Schwarzer da eingegangen, ab. Aber was mein Punkt war, ist natürlich, dass die gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit auf die unterdrückte muslimische Frau sozusagen gleichzeitig die Emanzipation der westlichen Frauen wie von selbst erscheinen lässt, weil sie als Kontrastfolie funktioniert. Und dass damit sozusagen ein Profit zu erzeugen ist, der, das ist nicht intendiert, das ist ja eine Diskursproduktion, aber sozusagen, und dann ist sozusagen ganz schwer ist, in dieser Konstellation zu sagen, wir sind aber noch nicht zu Ende. Also das ist eine politische Erschwerung der Fortsetzung feministischer Forderungen, diese Konstellation, die jetzt sozusagen als eine Diskursmächtige unterwegs ist. Das wäre mein Argument. Also wenn wir jetzt noch so viel Zeit haben, würde ich schon noch mal gerne Sie bitten, ob Sie noch mal was zu dem Teil sagen können, den Sie nur ganz kurz angekündigt haben, nämlich wie das denn mit dieser Toleranz gegenüber gleichgeschlechtlichen PartnerInnenschaften und zu einem Occidentalismus sich verhält und am liebsten oder am tollsten fand ich natürlich, wenn Sie das auch so an diesen Diskursüberschneidungen deutlich machen, weil das fand ich irgendwie sehr hellwert und weil es mir da ist es ja noch absurder, oder weil es sind ja, also so wie Sie es auch mit dem Geschlechterverhältnissen deutlich gemacht haben, es ist ja nicht so, dass irgendwie in deutschen Familien oder sonst wo irgendwie alle sich nach dem Paradigma der Gleichheit. Also das ist wirklich sehr interessant. Das sind ja auch teilweise, ist es ja auch hochinteressant, dass also Politiker, die vor 5 Minuten noch vom Verfassungsgericht gestanden haben und die schwule Ehe bekämpft haben, sozusagen die Toleranz gegenüber homosexuellen Menschen als sozusagen ein Kulturmerkmal des Abendlandes und ihrer Identität sehen. Ich finde, da haben sich ganze, gibt ja sozusagen einen Seitenstrang, das ist die Figuration des homophoben jugendlichen Ausländers, die ja relativ viel diskutiert worden ist. Also es gab in Berlin auch mal einen, vielleicht erzähle ich mal den Konflikt, um das ein bisschen zu highlighten. Es gab eine Queer-Konferenz, da waren dann abend in Kreuzberg, was eine vergleichsweise sichere Gegend ist, aber es gibt natürlich immer über Ärger und kann Ärger geben. Und es sind drei Drag-Kings von Jugendlichen angemacht worden und bedroht worden und haben das weitergetragen in ihre Communities, ja klar. Und daraufhin hat sich ganz schnell über eine Telefonkette eine Demonstration von, glaube ich, über 2000 Menschen, ich kriegte auch mehrere SMS, in Berlin zusammengefunden, um gegen homophobe Muslime zu demonstrieren. Und nach diesem Ereignis gab es eine lange Debatte darüber. Also wir würden eigentlich unter normalen Umständen, wenn sozusagen ein normales Gay-Bashing stattgefunden hätte, also wenn ein gewalttätiger Übergriff auf einen homosexuellen Mann, der ja auch zur Tagesordnung gehört, stattgefunden hätte, wäre es nicht möglich gewesen, innerhalb von Stunden eine große solidarische Demonstration zusammenzubringen. Und das Argument der Leute, die das kritisiert haben, war etwas, was sie Homonationalismus nannten. Wo sie gesagt haben, die Minderheiten, die sexuellen Minderheiten, die sozusagen als Ausweis für die Toleranz des Abendlandes immer wieder genannt werden, lassen sich einkaufen in ein Ressentiment und sind damit und machen sich damit sozusagen beteiligen sich an der Ausarbeitung des Ressentiments. Das jetzt wirklich so in diesen Dreischritt einzuordnen, ich glaube, das kann ich jetzt so aus dem Stand nicht, weil ist ja zum Beispiel schon komplex die Frage, also die Parameter, die über männliche Herrschaft nachdenken, beschäftigen sich nicht mit Homophobie. Obwohl natürlich Homophobie ein zentrales Moment heteronormativer männlicher Herrschaft ist, weil nur so diese Binarität behauptet werden kann. Ich glaube, ich würde vielleicht sagen, dass es ist dann von beiden Seiten, finde ich das sehr prekär. Also ich finde auf der einen Seite prekär, von der Mehrheitsgesellschaft sich mit Toleranz gegenüber Queers zu rühmen, das sie eigentlich nicht verdient. Und ich finde es prekär, sozusagen die Figuration des homophoben jugendlichen Migranten zu recyceln. Und sind aber beides sozusagen, ich finde, irgendwie Ausreißer im Diskurs. Also ich kann es nicht so systematisieren, aber vielleicht können Sie. Vielleicht haben Sie scharf darüber nachgedacht. Ich dachte eher, dass Sie das vielleicht schon irgendwie so mal irgendwo anders durchgedacht haben, damit es so schnell nachlief, aber eben nicht. Also ich müsste auch viel länger darüber nachdenken. Ich müsste länger darüber nachdenken. Weil was ich so schön finde an diesen Diskursüberschneidungen, ist irgendwie immer, dass sie so deutlich machen, was auch die Menschen, die dann mitmachen, davon haben. Ne? Mhm. Ja, und das Interessante ist, bei diesen Diskursüberschneidungen finde ich halt, es hat Effekte. Also es geht gar nicht darum, dass ganz weit weg vom Intentionalen. Also man kann nur mit diesen Diskursüberschneidungen erklären, warum man in diesem Sternteil hier eine Orgie in ein Kopftuch hinein projiziert. Sonst wäre es vollkommen unsinnig. Also, aber wenn man die unterschiedlichen Diskursebenen sieht, dann begreift man, warum es eine große Menge strange sexualisierter Images von verschleierten Frauen gibt. Vielleicht kann ich zwei kleine Sachen noch fragen, die mir aufgefallen sind während der Präsentation. Einmal in dem Zitat von Sarasin, wo Sie über dieses Expertenwissen gesprochen hatten. Ja, genau, wissenschaftlich belegt ist es, dass es ja auch hervorgehoben wurde, dass Intelligenz zwischen 50, 60 und so weiter. Das ist eine Sache, mit der er natürlich seine Zuhörerschaft irgendwie beeindrucken möchte. Aber was mir noch aufgefallen ist, ist dann die Folge. Damit ist das, was ich sage, eine Folge einfacher logischer Analyse. Sie haben es ja auch hervorgehoben. Das ist, was mich so ein bisschen erinnert an so eine Idee von Common Sense. Einfache logische Analyse. Jeder von uns, so ist die Implikation, ja, kann das sozusagen nachvollziehen. Jeder von uns kann zu diesem Experten oder der Expertin werden, die er ist, indem er dieses sagt und uns das Gefühl gibt, jawohl, er ist der Experte, er hat recht, also sind wir jetzt auch Expertin und damit stimmen wir ihm zu. Also ich glaube, also damit wollte ich eigentlich nur noch kommentieren, dass das noch ein weiterer Schritt ist über dieses Expertenwissen hinaus, seine Zuhörer und Zuhörerinnenschaft irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Also, das war nur ein. Ja, aber ich würde, glaube ich, gerne noch was anfügen. Ich finde, glaube ich, in der derzeitigen Erregungsgemeinschaft am allerproblematischsten, dass dieser Diskurs von Staatswegen nicht gedeckelt wird. Eben dadurch, dass von oben das als objektive Wahrheit und Problematisierungspotenz recycelt wird, fühlen sich alle ermächtigt, die vor vielleicht 5 Jahren noch gedacht haben, ich denke es zwar, aber ich darf es nicht sagen. Also so unter rot-grüner Ägide noch. Und das finde ich also ganz, ganz problematisch. Wir hatten das Phänomen ja schon mal nach der Wiedervereinigung, als die Kohl-Regierung ganz lange irgendwie sich mehr damit beschäftigt hat, ob die Jugendlichen im Osten die Menschen jagen, vielleicht irgendwie deprivilegiert und entautorisiert sind und deswegen sozialpädagogisch behandelt werden müssen, oder ob es vielleicht sinnvoll ist, menschengefährdenden Rassismus schnell und drastisch zu bestrafen. Und als die nächste Regierung das gemacht hat, sind diese ganzen Phänomene ja plötzlich verschwunden. Und ich wäre sicher, wenn wir im Moment nicht eine Regierung hätte, die in großer Panik vor Wahlverlust steht und glaubt, sozusagen eine populistische Wave reiten zu müssen, dann wäre wahrscheinlich der Diskurs nicht so dramatisch, wie er zurzeit läuft. Aber das wollte ich noch dazu sagen, weil das war diese Überlegung zum Meta-Rassismus von Eliten ist mir durchaus wichtig, weil immer Rassismus wird so häufig im akademischen Diskurs auch weggedrängt als ein Unterschichtenproblem. Und diese Diskussion, die wir gerade im Moment führen, mit dem Sarrazin-Erfolg, das ist kein Unterschichtenproblem. Mein kleiner zweiter Kommentar oder eine Frage vielleicht mehr. Als Sie angefangen haben zu sprechen, kam mir sofort in den Sinn, es gibt ja dieses schöne Buch von Nafisi, Medien Lolita in Teheran. Und ich weiß nicht, wie viel ich davon. Kennt das jemand von Ihnen, Reading Lolita in Teheran? Okay, vielleicht soll ich ja meine Frage einfach lassen, weil meine Frage wäre eigentlich. Erklären Sie es doch einfach, ich kenne das nämlich auch. Jetzt fällt es eigentlich ganz kurz. Ganz kurz. Okay, es geht im Prinzip darum, dass eine Orientalin, eine Universitätsprofessorin in Teheran ihren Studierenden und vor allem ihren weiblichen Studierenden in erster Linie Lolita, ein Buch von Nabokov, einem inzwischen oder dann amerikanischen Autor, nahebringen. Und in Lolita geht es eigentlich um, wenn man es genau nimmt, um die Verführung. Ja, also dieser Humbert, der männliche Protagonist in diesem Buch verführt das Mädchen Lolita. Und Reading Lolita in Teheran ist der Titel des Buches hier. Sie benutzt Lolita von Nabokov, um ihre Studierenden und Studentinnen, muss ich sagen, an die amerikanische Literatur heranzuführen. Aber nicht nur das. Sie will ihnen durch Lolita sozusagen gewisse Freiheitsmomente schaffen, denn sie liest es nicht etwa in ihrem Unterricht, sondern ich glaube bei ihrem privat zu Hause mit mehreren Studentinnen, die alle, um das zu lesen und zu diskutieren, verschleiert kommen, aber dann bis auf zwei ihre Schleier ablegen. Und dann eben bunte Kleidung, also sozusagen die Freiheit symbolisieren. Das geht aber so weit, dass die Autorin und Erzählerin in dem Buch sind eng miteinander verbunden, dass die Autorin dann in die USA auswandern muss aufgrund des Buches, beziehungsweise aufgrund dieser Aktivitäten. Und aus der Perspektive der USA sich nun mit dieser Geschichte beschäftigt und viele Wissenschaftlerinnen haben dies inzwischen als Reorientalism bezeichnet. Also nicht Occidentalismus, weil sie ja eine Orientalin ist, die in den Occident sozusagen ausgewandert ist, aber die Perspektive doch des Occidents im Prinzip auf die muslimische Kultur wirft. Also ohne jetzt mehr in die Details kann ich jetzt glaube ich nicht gehen, aber meine Überlegung war, ist es einerseits auch eine Occidentalismuskritik oder ist es mehr eine Kritik am Orientalismus oder am Orient selbst, aber durch eine Orientalin wiederum? Also ich glaube, da kommen verschiedene, formulieren, da kommen verschiedene Ebenen zusammen, dieses Occidentalismus-Orientalismus-Frage. Aber die Sache Amit macht das ja auch ganz schön, ne? dass sie das Reorienting, weil das Orientieren ja mit dem Orientalismus zusammenhängt, benutzt. Ja, nee, das ist auch nochmal ein ganz anderer Strang. Ich habe für ein anderes Projekt, das heißt Paradoxe Interventionen, habe ich mir künstlerische Refigurationen der Schleiergeschichte angeguckt. Und das sind ja ganz irre, eine persische Künstlerin macht zum Beispiel eine Serie, die heißt Orientalism und legt sich hin wie die Odaliske, aber fürchterlich angezogen, also nicht verschleiert, sondern ganz angezogen. Also, oder eine andere Künstlerin zeigt Frauen in der Burka, wo die Burka dann langsam hochrutscht und eine nackte Frau darunter zu sehen ist. Es gibt also ganz unterschiedlich. Dann gibt es ein wahnsinniges Künstlerprojekt von einer Handyfirma, wo wenn eine Frau in Burka vorbeigeht, alle Leute in der Umgebung sozusagen im Sendefeld das Bild, ihr unverschleiert das Bild aufs Handy bekommen. Und so ergibt es ganz unterschiedliche, also wie dieses von Gegenstrategien, die Tatsache, dass das Symbol so stark geworden ist, nutzen, um das erkenntniskritisch einzusetzen. Und ich denke, ja, das ist total wichtig, ja, dass wir nochmal auf diese Ebene zu sprechen gekommen sind. Herzlichen Dank für den spannenden Vortrag, herzlichen Dank auch für Ihr Kommen und guten Nachhauseweg trotz des Schnees, der eben angefangen hat zu fallen.